Kein Wunder also, dass auch der sogenannte Volksmund in Form von Anekdoten, Fabeln und Legenden, als Bänkel-, Volks- und Küchenlied, als Kasperl und als Marionettenspiel immer wieder auf den Räuber zu sprechen kam und ihn fest im Repertoire hatte. Der schreckliche Räuber als zähnefletschende Horrorgestalt beschäftigte die Fantasie der Menschen, wobei allerdings auch das ironische Augenzwinkern des Bänkelsängers mitgedacht werden muss. In der Regel waren sie ja die heimlichen Volkshelden, die geballte Faust in der Tasche der Unterdrückten. Ein rächender, großer Bruder Schinderhannes, den er beiwünschte, wem gerade vom Vorgesetzten, Meister, Chef, Vater, Lehrer Unrecht widerfuhr. Hier seht ihr ihn im Bilde, den schwarzen Wüterich. Was führt er wohl im Schilde? O Wanderer, hüte dich! Es packt dich wildes Schauen, musst über Land du gehen. Kaum bist du aus den Mauern, so ist's um dich geschehen. Wohl an die 100 fromme Mann murkst Hannes ab und lachte dann. Und dieser schwarze Wüterich, Johannes Bückler mit bürgerlichem Namen, ist nun mal der Idealtypus des Räubers, wie er im Buche steht. Eine Gestalt, die legendär geworden ist, bei der Dichtung und Wirklichkeit nur schwer noch zu trennen sind. Es sei dennoch versucht. Schinderhannes ist der berühmteste unter den deutschen Räubern. Zwischen 1797 und 1802 machte er vor allem die linksrheinischen Lande unsicher. Sein Haupttätigkeitsgebiet war der Hunsrück. Was sind die Gründe, dass gerade er auch heute noch überaus bekannt ist? Schinderhannes war zwar keineswegs der edle Räuber, zu dem ihn die Schriftsteller später machten, aber er unterschied sich doch sehr deutlich von den meisten seiner Zunft. Den Namen Schinderhannes trägt er nicht etwa, weil er seine Opfer geschunden hätte, sondern weil sein Vater ein Abdecker war, ein Schinder. Und auch der Sohn hatte diesen Beruf erlernt. Da er mit Vornamen Johannes hieß, nannten ihn die Leute dem Schinder sein Hannes, Schinderhannes. Ein Name, der zum Mythos wurde. Doch wer war er wirklich? Wer steckte dahinter? Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, wurde am 25. Mai 1778 geboren. Als 14-Jähriger stahl er einem Wirt in Veitsroth, einem kleinen Ort nördlich von Idar-Oberstein, einen Louis d'Or und vernaschte das Geld. Aus Furcht vor der Strafe entfloh er aus dem Elternhaus und kam zu dem Vasenmeister, einem Abdecker und Scharfrichter Nagel nach Bärenbach. Dieser, ein ehrenwerter Mann, nahm den aufgeweckten Jungen auf. Aber schon nach einem halben Jahr stahl Hannes 6 Kalbfelle sowie eine Kuhhaut und entwich seinem Brotherrn, der ihn aber bald darauf in Kirn erwischte und einsperren ließ. Der Mayor Weber, der Bürgermeister des Ortes, diktierte dem Sünder 25 Prügel, die der Bettelvogt in Gegenwart einer großen Volksmenge so brutal und schmerzhaft vollzog, dass diese Bestrafung für sein weiteres Leben ausschlaggebend wurde, behauptete Schinderhannes jedenfalls später. In Kirn lernte er den Metzgergesellen Engisch kennen. Und nun gingen die Burschen auf Diebstähle von Schafen aus, die sie an einen Metzger verkauften. Sein besonderes Gaunertalent bewies Johannes Bückler erstmals in Meisenheim, wo er einem Gerber dasselbe Leder verkaufte, das er ihm vorher gestohlen hatte. Auf der Treber-Hannes-Hütte lernte er Fink, den Rotkopf, kennen, der ihn mit Mosebach, Iltis Jakob, Zugetto, Zigeuner-Hannes, dem Schwarzen Peter und anderen berüchtigten Räubern und Pferdedieben bekannt machte. Gemeinsam gründeten sie eine Bande und fingen mit Pferdediebstählen an. Sie streuten Mist in die Bauernhöfe, wickelten den Tieren Lappen um die Hufe und führten sie geräuschlos fort. Alle, die ihn kannten, beschreiben ihn als einen gut aussehenden jungen Mann, der durch sein freundliches und angenehmes Wesen jeden für sich einnahm. Er war weniger brutal als seine Genossen, trotzdem kam es auch bei Überfällen seiner Bande regelmäßig zu Misshandlungen der wehrlosen Opfer. Auch ging er nach dem damals bewährten Muster vor. Man überfiel zu mehreren das Haus eines Wohlhabenden, erbrach unter lautem Geschrei mit dem Rambock die Tür, holte die verschreckten Bewohner aus den Betten, zwang sie unter Schlägen, ihr Geldversteck zu verraten, plünderte das Haus völlig aus und zog dann unter Gejohle wild um sich schießend wieder ab. Die zweite Einnahmequelle der Schinderhannes-Bande war Straßenraub. Opfer waren hier, wie bei den Einbrüchen, meist Juden. Aussage Johannes Bücklers in seinem Prozess.